herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, Woche 22, 2013. Neues und die alten Gewohnheiten. Ja. So heißt die Ausgabe für diese Woche. Ja, und das hat einen bestimmten Grund, weil wieder einmal ist im Mittelpunkt hier, was passiert, wenn alte Gewohnheiten kollidieren mit neuen Sachen, mit neuen Errungenschaften, mit neuen Technologien und so weiter. Das ist fast schon traurig, wenn man das als mitbekommt, ja, wenn man sich mit der Materie auskennt und nicht an Paranoia leidet, dann ist es wirklich als schon dramatisch, wenn man das sieht, wie hier neue, gute Ansätze, die in Zukunft dann schmerzlich vermisst werden, hier im Ansatz schon zunichte gemacht werden oder diskreditiert werden von, ich kann es nicht anders sagen, von Idioten, ja, die überhaupt nicht wissen, was das eigentlich bedeutet. Ja. Aber wir fangen mal ganz locker an. Ich bin ja schon wieder gut drauf. Ich bin übrigens total müde. Also wenn ich heute hier Fehler noch und nöcher mache, ja, oder mich mal verhaspel, bitte seht es mir nach. Ich war am Wochenende auf einem Mittelaltermarkt mal wieder. Und da gehe ich ja gerne hin. Und da irgendwie steckt mir das noch richtig in den Knochen. War richtig toll, ja. Spektakulum Worms, habe ich einen langen Weg auf mich genommen und ja, bin nicht enttäuscht worden. Das Wetter hat auch mal mitgespielt. Tja. Ja, ausnahmsweise mal. Die ganze Woche hat es nämlich geregnet. Deswegen, ja, viele werden wahrscheinlich statt dem Podcast hier zu lauschen eher besorgt sein wegen den Überschwemmungen vor der Haustür. Also, es ist schon ein bisschen seltsam diese Woche vorangegangen und deswegen möchte ich auch mal eine ganz seltsame Meldung am Anfang bringen, und zwar was Gamer-Laptops betrifft, jawohl. Alienware ist ja so der Platzhirsch bei Gaming-Notebooks, sagen wir mal so. Und das hat einen Grund, weil es einfach ganz, ganz tolle Maschinen sind, die speziell eben für Gamer ausgelegt sind. Jetzt kommt aber eben Razer ran und bringt den neuen Blade Gaming Laptop auf den Markt. Und das ist ebenfalls ein richtig schönes Sahnestückchen wie der Alienware oder vielleicht sogar besser als der Alienware. Da muss man mal schauen. 14 Zoll Display. Ja, damit ist er auch sehr, sehr portabel. Den neuen Haswell Prozessor von Intel, ja, der sehr viel Leistung bringen soll. 0,66 Zoll. Ja. Auch da ist es natürlich sehr schön, die Dicke von dem Gerät ist wirklich gut, ja, und 4 englische Pfund, auch das ist sehr gut. Nvidia's GeForce GTX 765M, und da merkt man's, ja, dass hier dieser Laptop auf Gaming ausgelegt ist, so wie es eben auch Razer verspricht. Razer ist ja auch bekannt für die Gaming-Hardware an anderer Stelle. 2 GB GDDR5-Memory sind auf die Grafikkarte dediziert. 8 GB DDR3-Speicher für die normalen Hauptspeicherbedürfnisse. 128 GB SSD-Festplatte. Und Dual-Bands Wi-Fi von Qualcomm, USB 3.0 Ports natürlich und eine 720p Webcam. Auch das LED-Display ist interessant. 1600x900 Pixel, also bei 1080p Darstellung. Und damit ist eben auch die Auflösung relativ hoch für einen Laptop mit 14 Zoll. Ebenfalls an den Gamer geschuldet dann also. Und da braucht man keine Angst haben, dass der mit der großen Auflösung nicht zurechtkommt. Mit der Grafikkarte dürfte es null Problem sein. Also Hardcore-Gamer werden die Auflösung vielleicht doch wieder runterschalten. Ja, ist ja üblich normalerweise. Ja. Der Preis liegt bei $1,799. Damit ist er doch schon deutlich teurer als der Alienware. Ja. Und wenn man sich das mal anguckt hier, was der Alienware Notebook bietet, ebenfalls mit 14 Zoll Display, der bringt dann, also man kann den Alienware auch noch ein bisschen konfigurieren, so ist es nicht, ja, den gibt's ab 899 Euro, Und bei dieser Ausstattung, da muss ich mal gucken, ja, also bei dieser Ausstattung, gehe ich jetzt mal durch die Daten, hat er dann drin ein Intel Core i5 Prozessor 3230M. Ja klar, das Windows ist natürlich wieder bei 650M Nvidia GeForce Grafikkarte, also dann doch schon deutlich kleiner ausgestattet, ist allerdings auch schon ein bisschen älter und ein bisschen länger auf dem Markt. 6 GB Speicher ist da mit drin und eine 500 GB Festplatte. Normal Festplatte, keine SSD. Man kann natürlich das Teil entsprechend aufrüsten und könnte dann jetzt gucken, was bringt der für den Preis, dass eben dieser Razer Blade kostet. Ja, aber 1799 Dollar, das ist schon ein Wort. Die 17 Zoll Variante kostet übrigens 2299 Dollar. Ja, also. Uiuiui. Schöner Gamer-Laptop, sieht auch richtig gut aus. Sieht aus wie ein Ultrabook. Man sieht es zum ersten Mal gar nicht an, wenn man den nicht hier bemalt, ja, oder in Tarnfarben lackiert. Dann sieht man gar nicht an, dass es ein Gamer-Laptop ist. Da könnte auch als ganz normal Business Class Ultrabook durchgehen. Ja. Aber der hat es dann doch in sich. Ja. Nicht schlecht. Ja, bei den neuen Sachen, da ist schon mal interessant. Das Gmail, was neu rausgekommen ist. Ja. Gmail hat jetzt Tabs und bietet jetzt einen neuen Ansatz, seine Inbox zu verwalten. So was Ähnliches gab es schon mal als Testfeature und das wird jetzt also Standard. Man kann das aktivieren momentan bei der US-Oberfläche. Wenn man auf dieses Zahnrad-Icon geht und wählt dort an, dann Configure Inbox. Ja. Soll allerdings auch, habe ich schon gehört, jetzt auch bei den deutschen Oberflächen gehen. Kann ich aber eben noch nicht hundertprozentig bestätigen. Also Configure Inbox und dann kann man auswählen, was für Tabs man anzeigen möchte. Und da wären dann zum Beispiel der Tab Primary. Ja, das sind dann die ganzen wichtigen Nachrichten, die eben direkt von Kontakten kommen oder eben von normalen Mailadressen. Die Social Mails, also Social, der Tab, da kommen dann von Social Networks wie Facebook oder Twitter Nachrichten etc. Oder auch eben Google Plus Notifications, die kommen dann dort rein in diesen Social Ordner. Promotions kommen die Newsletters rein, ja, also Newsletter gewollt oder ungewollt, gut, ungewollte kommen in den Spam-Ordner, da ist relativ, das ist ja Gmail relativ gut, aber die gewollten Newsletter oder Angebote, beispielsweise die Amazon Angebote, ja, oder ähnliches, die kommen dann eben in diese Promotion-Tabs rein. Updates, dort werden zum Beispiel, da sind auch wichtige Sachen eingeordnet, zum Beispiel Rechnungen, ja, oder Bestell Informationen, ja, das heißt also, wenn man was bestellt hat, die Benachrichtigungen und so weiter. Also doch schon wichtige Sachen von Online-Shops etc. Ja. Und dann gibt es noch ein Tab Forums und dort kommen dann eben Mails, ja, wie man sich vielleicht vorstellen kann, von Foren rein. Also auch eben wieder Benachrichtigungen von Foren oder auch von Google Groups. Ja, die werden auch dort dann einsortiert. Das Interessante und das wirklich Faszinierende und Gute daran ist, man muss ja nichts großartig machen, das macht das System alles automatisch. Und zwar von Anfang an ziemlich gut. Ich habe sehr, sehr viele Mails und für mich ist das eine unglaubliche Erleichterung, diese verschiedenen Tabs, weil ich da die auch abarbeiten kann nach verschiedenen Prioritäten. Das heißt hier, wichtig ist der Primary, die Primary Inbox, ja. Dann kommt tatsächlich die Social Inbox, ja, Updates natürlich, und die Promotions und Foren, die kommen dann ja ganz zum Schluss. Ne? Ich finde es auch schön, dass man das auf einen Blick dann hat. Man kriegt auch in den Tabs angezeigt, wenn in dem jeweiligen Tab dann eine neue Nachricht einsortiert ist. Ja. Man darf das Ganze nicht verwechseln mit den Labels. Die Labels bleiben nach wie vor aktiv und können auch diese Tabs hier umgehen. Ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel seine das ist seine geocaching.com-Nachrichten eben komplett getrennt haben möchte, dann kann man dann auswählen in dem Filter Skip Inbox und die dann mit einem Label versehen und fertig, dann das beißt sich also nicht. Das ist hier ein zusätzliches Sortierungssystem für die, die nicht durch die Filter abgefangen werden, ja, oder sortiert werden. Ja. Wie gesagt, die Idee finde ich sehr, sehr toll. Es erleichtert die Arbeit mit vielen Mails wieder ungemein. Die Mobile-Apps für Android und iOS, die wird es noch geben in den nächsten Wochen. Ja, müssten bald eintreffen auf den Geräten, so dass man diese neue Sortierungsmöglichkeit eben auch mobil hat. Ja, also im Moment ist dieses nicht gezwungen, ja, diese Tabs. Man kann auch, wenn man gewechselt hat, wieder zurückwechseln in die Standardansicht, in die normale Ansicht, ja. Das bleibt einem natürlich selbst überlassen, nur das ist natürlich jetzt das Standard-Interface für Gmail, ganz, ganz klar. Was auch ist, ich weiß nicht, ob das ewig so bleibt. Im Moment ist es jedenfalls so, dass die Mailbox nicht automatisch umgestellt wird, sondern dass man eben über dieses Icon da, über dieses Zahnrad-Icon da das selbst umstellen muss. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so auch bleibt. Möglicherweise wird es irgendwann auch geändert, dass es automatisch umgestellt wird und man nur noch explizit zurückwechseln kann. Ja. Ich sag mal so, das ist schon ein guter Ansatzpunkt. Vielleicht hätten sie es sollen so machen, dass die Accounts alle umgestellt werden und man mit einem Klick wieder zurück kann auf seinen alten, auf die alte Oberfläche, weil viele Leute werden das einfach nicht ausprobieren, weil es nicht interessiert erstmal. Ja, aber sie vermissen dann eben doch eine unwahrscheinlich große Erleichterung bei ihren E-Mails und etwas, was eben auch Gmail ab sondert wieder von den anderen Maildiensten und etwas Besonderes quasi daraus macht. Also ich habe hier mal einen Artikel darüber verlinkt, was ich dazu denke, und da ist auch ein Video noch eingebettet, wo das auch so ein bisschen nochmal zeigt, was man mit diesen Tabs da machen kann. Ja, also das ist wieder ein neuer Ansatz. Google ja in den letzten Wochen, also da seit der Google I.O. ein Ding nach dem anderen neu. Ja, fantastisch. Also das liebe ich so an den Google-Diensten. Da bleibt man nicht mit dem alten Schrott irgendwann sitzen und ja, hat dann einfach keine Lust mehr, geht zum neuen Mail-Anbieter oder zum anderen Anbieter, wo das dann anders macht, nur damit man mal hier auch ein paar Vorteile wieder kriegt, sondern die Dienste werden kontinuierlich entwickelt und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Auch schön fand ich die Tweetmaps, die aufzeigen, wo getwittert wird, von wo am meisten getwittert wird. Und da kann man ja ein paar Rückschlüsse ziehen. Beispielsweise ist es interessant, wenn man sich die einzelnen regionalen Karten anguckt, beispielsweise in Japan, in Tokio, ja, wo in Tokio genau die Twitter-Schwerpunkte liegen. Ja. Das Ganze sieht man zum Beispiel auch für Europa. Ja. Wo in Europa wird am meisten getweetet? Und es ist unglaublich, wenn man das sich so betrachtet, ja, dann wird dir schnell klar, dass in Deutschland bei weitem nicht so viel getwittert wird, ja, wie zum Beispiel, das ist also wirklich ein riesen großer Unterschied, ja, während eben Deutschland ziemlich frei ist da, also relativ gesehen, wenn man eben diese Karten sieht, und das sage ich auch gleich noch was dazu, in Holland beispielsweise, in Holland und Belgien, da geht's ja ab mit den Tweets, wie verrückt, ja, da ist das ganze Land ist hier nur eine Tweetfläche. Ja, während bei uns hier in dieser Konstellation gerade mal noch Berlin zu sehen ist, ja. Also, das ist schon ziemlich heftig. Paris, London, klar, die Großstädte stechen natürlich heraus. Moskau ist so auch so ein Punkt, ziemlich einsam und verlassen in fast weißen Fläche. Es ist schon sehr, sehr interessant da zu sehen, wo hier die Schwerpunkte liegen. Ja. Wie gesagt, diese Visualisierungskarten, die wurden hier jetzt von Flickr offiziell zur Verfügung gestellt auf Flickr, kurioserweise. Und dort kann man einiges erkennen. Und es ist sehr schön zu sehen, wo eben die Tweet-Schwerpunkte sind. Zum Beispiel auch hier New York City. Ja, da sieht man, dass hier also der Hauptschwerpunkt, ja, natürlich Manhattan ist, ja, während es schon ja nur wenige Kilometer weiter weg von Manhattan fast Totenstille ist, ja, was Tweets anbetrifft. Interessant. Ja. So kann man durchaus Schlüsse ziehen, dass eben zum Beispiel sowas so Dienste wie Twitter in den Großstädten extrem benutzt wird, aber schon außerhalb von den Großstädten kaum noch eine Rolle spielt. So kann man das durchaus sehen. Ja. Wenn man jetzt die Masse da sieht, dann muss man eben darauf kommen. Wie gesagt, also diese faszinierenden Karten sind alle einzusehen, kostenlos unter auf Flickr. Und da lohnt sich auf jeden Fall mal für denjenigen, der das interessiert, was da los ist. So, jetzt auch eine Nachricht, was auch wieder mit neuesten alten Gewohnheiten hier das Thema eben dir anspricht, wo ich mich wirklich geärgert habe. Ja. Windows 8.1 wird wieder ein Start-Button haben. Ja. Ein Start-Button. Warum? Weil die Leute zu blöd sind, sich für etwas anderes zu gewöhnen. Ein Startbutton ist sowas von hirnrissig, ja. Auch bei Ubuntu, Unity beispielsweise gibt es sowas nicht mehr, ja. Da hat man eine Leiste. Ich finde, das ist absolut, nicht mehr zeitgemäß, ja. Die Leute wollen sich eben nicht umstellen, klar, kann ich verstehen, gut. Aber dafür wird halt dann eben auch wieder ein Teil von Teil, ja, den Usern neue Oberflächen ruiniert, ja, die genau solche eine Entwicklung nämlich haben möchten, ja, die eben nicht auf dieses alte Ding, auf dieses alte unlogische, blödsinnige Schema stehen, sondern eben ein neues Schema haben wollen, das endlich mal vernünftiger an die richtige Bedienung rankommt, ja. Und hier sehe ich eigentlich das Problem nur deswegen mit dem Windows 8. Und wie das 8.1. Windows 8 hat die richtige Oberfläche. Absolut die richtige Oberfläche. Das ist das, was normale Leute, normale Benutzer, die im Internet surfen wollen und so weiter, haben wollen. Was Windows eben das Problem hat, meiner Meinung nach, ist, dass Windows eigentlich nur noch wirklich von den Leuten benutzt werden, die eben alte Windows-Versionen vorher schon mal benutzt haben. Firmen, ja, benutzen Windows. Und der normale, der Casual-User, der ist schon längst auf Tablets offenbar umgestiegen. Ja. Ja gut, mit Linux-Usern, ja, da kann man mit Windows sowieso keinen Blumentopf gewinnen. Ja. Wie gesagt, ich selbst habe das Ubuntu 13.04 momentan drauf, und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Unity-Oberfläche. Was anderes wird mir nicht mehr draufkommen. Da gibt es auch Kontroversen in der Linux-Welt. Ja, auch da sehe ich genau dasselbe Problem. Die normalen Benutzer sind Experten. Ja, die haben sich sowieso nur größtenteils am Rande mit diesen UIs beschäftigt. Am liebsten ist denn immer noch die Terminal-Leiste. Ja, das ist so. Gut, ich meine, ich habe auch hier mein Quake-Terminal immer bereit, ja, in dem ein Biobu-Shell läuft. Ist alles okay, wunderbar. Ich habe nichts gegen das Terminal. Ich finde das Terminal gut. Ja. Nur, was ich eben nicht toll finde, ist, dass man hier das zu sowas hoch pusht und, naja, sagen wir mal, das als ausschlaggebender Grund nimmt, um eben eine Entwicklung aufzuhalten. Ja, Ich komme an alle Programme dran, genau wie bei Windows 8. Ja, ich komme an alle Programme dran. Ich brauche nur eine Taste zu drücken, dann geht ein Menü auf und dann sind alle Programme vorhanden. Startmenü, was soll denn das? 20 Klicks für an ein Programm zu kommen? Nee, also Leute, ja, bitte. Also, das ist, ich finde das immer. Nehmen wir mal an, wie ist das mit Windows, ja? Start, ja, klickt, dann geht ein Menü auf. Ja, da muss man in der Menü, wenn man viele Einträge hat, sogar noch rumscrollen, bis man dann zum Beispiel den entsprechenden Menüpunkt hat. Ja, dann machen wir mal Sound, geht mal auf Sound. Ja, dort drunter ist dann zum Beispiel wiederum ein Untermenü, das poppt dann auf. Ja, dann steht dort Audacity. Gut, dann geht man dann noch mit einem Aus drauf. Dann kommt noch ein Menü auf. Mittlerweile hat man drei Menüs schon auf. Ja. Und dort sucht man dann den entsprechenden Eintrag. Ah ja, Audacity. Klickt dann nochmal mit der Maus drauf. Ja. Sind bereits schon 6 Klicks, ja, wenn ich das richtig gezählt habe. Start-Button öffnen. Verzeichnis anwählen. Zweites Verzeichnis anwählen. Programm erwähnen. Okay, es sind 4 Klicks. Ich müsste ja nicht übertreiben. Ne? Klickt da drauf und dann wird das Programm gestartet, während dann unten der Startbutton die ganzen Dinger zuklappen wieder. Ja. Was soll ich zu so einer UI sagen? Bullshit. Ja. Bullshit-Bedienung. Was ist denn das für ein Mist? Hier, eine Taste drücken, AU eingeben, ja, und schon Audacity als erstes Programm. Klick und los geht's. Ja. Mehr braucht man nicht zu machen. Das sind dann, also ich drücke eine Taste, Tastendruck. Ja. So. Das reicht eigentlich auch schon, wenn ich A eingebe, wenn ich zum Beispiel nicht so viele Programme habe, ja. A, da ist Audacity. Klick, 3 Klicks. Programm schnell gefunden. Keine Untermenüs, die aufklappen und ich noch rumscrollen muss in den Menüs. Ja. Das ist eine Bedienung. Ja. Und genau ähnlich so ist eben auch das mit dem Windows 8. Ich habe das nie verstanden, warum sich die Leute aufregen, dass es kein Startbutton ist. Sollten sie doch einfach mal, wenn sie ein Programm haben wollen, einfach mal die Anfangsbuchstaben eintippen. Dann braucht man doch nicht mal einen besonderen Knopf zu drücken, sondern man fängt einfach an, den Namen einzutippen. Ja, einfach so auf der Tastatur einzutippen. Und schon wird das Programm geöffnet. Ja? Also da müsste ich noch nicht mal hier auf diese Spezialtaste, zum Beispiel einfach AUD und schon wird mir Audacity vorgeschlagen, auswählen mit Enter, zack, los geht's. Ich muss die Maus nicht mal angreifen. Ja? Also so kann ich das eben nicht nachvollziehen. Gut, jetzt haben durch diese ewig gestrigen hat sich eben Windows bzw. Microsoft eben wieder entschlossen, hier einen Start-Button offenbar wieder einzuführen. Ich hoffe, dass man den auch ausschalten kann. Ja. Gut, ich meine, ich spiele eh nur unter Windows, von daher regt's mich weniger auf. Man kann jetzt auch wieder in die uralte Oberfläche reinbooten, also diesen Bildschirm mit den Kacheln sieht man dann nicht mehr. Anscheinend haben sich da auch welche drüber tierisch aufgeregt. Ja, gut, sehr schön. Die dürfen dann wieder den alten Mist sehen, gleich beim Booten, auch okay. Ich hoffe auch, also das weiß ich, dass man das nicht einschalten muss, zum Glück. Und ich sehe das eigentlich ganz unkompliziert, nur eben, ich hoffe, dass ich auch diesen Startbutton da dann wegmachen kann, weil das ist dann nur unnötige Ressource, die geladen wird, die da in den Speicher geladen wird, brauche ich nicht, zack. Da wird auch kein Desktop geladen. Ich habe hier meine Spiele auf der Kacheloberfläche, klick drauf und dann geht's los, fertig. Ja. Gut, egal. Beziehungsweise mir ist ehrlich gesagt nicht egal, der Grund, warum ich das hier so darlege, ist eben, weil ich die Schnauze voll habe, dass die ewig gestrigen, ja, die Leute, die so unflexibel sind und einfach nicht an sich auch an bessere Strukturen gewöhnen können oder wollen, ja, dass wegen diesen Spacken, ja, Leute, die eben gerne neue, vernünftige Entwicklungen in der Technologie sehen würden, dass diese dann immer wieder länger warten müssen oder sogar gar nicht mehr hier ihre Genugtuung bekommen, ja, und dass eben da gute Technologien, richtige Ansätze darunter leiden können, nur weil ein paar denken, das habe ich schon seit Jahren so gemacht und das muss ich jetzt auch weiterhin so machen, ja, auch wenn das andere viel, viel besser ist. Da kann ich nur sagen, nee, das sage ich jetzt nicht, muss ich den Podcast als explizit hier markieren. Ja, das will ich nicht. Aber ihr könnt es euch schon denken. Hm? Gut. Wollt ihr mal nach Galapagos, jawohl, könnt ihr tun, auch wenn ihr gar keine Zeit habt oder kein Geld habt oder gar nicht aus eurem Haus raus wollt. Street View macht's möglich. Die Schildkröten dort haben sich offenbar noch nicht beschwert gegen Street View und deswegen darf man hier wunderbare Aufnahmen sehen von den Galapagos-Inseln. Und hier sieht man auch einige Bilder, wie zum Beispiel auf der Mashable-Seite, wo dann auch die Leute zu sehen sind, die mit diesen Rucksäcken da herumgelaufen sind, um eben diese Street View Aufnahmen zu machen, und die haben sich auch nicht geweigert, hier in Höhlen reinzuklettern und alles, um eben auch sogar die teilweise Höhlen zu fotografieren und dann eben als Street View Material einzubinden. Und da könnt ihr dann also mal die ganze Schönheit der Galapagos-Inseln direkt an eurem PC verfolgen. Link ist in der Beschreibung mit drin. Polizei, die Polizei in Neuseeland, die hat wieder einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Ja, aber das wussten wir ja schon alle. Die muss auch jetzt deswegen beschlagnahmtes Material an Kim.com zurückgeben. Hahaha, sag ich dann nur. Haha. Tja, so sieht es aus, wenn man ungerechtfertigte, unmenschliche Durchsuchungen, ja, die von keinem Rechtssystem gedeckt sind, zusammen mit den Amerikanern machen müsste, nur weil die Schaum vom Mund haben, weil eben Kim.com eine genau das gemacht hat, was eben noch meiner Meinung nach erlaubt ist, ja. Und dass dann eben so ein Druck erzeugt wird von außen. Und hier wollte ja die Musikindustrie offenbar mit dem FBI, mit den Behörden, ein Exempel statuieren. Das ging kräftig in die Hose, denn jetzt haben sie nämlich eines gezeigt, dass die Rechte in den USA nicht gleich den Rechten in anderen Ländern sind. Und dass eben auch ein Vorgehen hier an den Tag gelegt wird, das man nicht mehr rechtfertigen kann. Entsprechend ist dann bei der Razzia 2012 einiges schief gelaufen. Ja, warum zum Beispiel Kunstgegenstände und so weiter konfisziert wurden, beschlagnahmt wurden und so weiter, die im Haus von Kim.com waren. All diese Sachen sind hier sehr, sehr fraglich, und deswegen muss jetzt die Polizei erstmal das ganze beschlagnahmte Material zurückgeben an Kim.com. So ist das. Das ist wieder ein Erfolg für den ehemaligen Betreiber von Mega Upload. Mittlerweile hat der einen ziemlich guten Cloud-Dienst. Der nennt sich einfach nur noch mega.co.nz, glaube ich. Ja, das ist die Domain. Und gut, deswegen, weil er getestet der schnellste Cloud-Dienst ist. Wahnsinn. Und da ist das wieder ein bisschen Aufwind, ja, für diesen Herrn. Den kann man sicherlich mit zweierlei Gesicht sehen. Ja. Also, der muss man nicht unbedingt positiv sehen. Aber auf der anderen Seite kann man hier auch definitiv herauslesen, dass sich die Behörden in den USA, in Neuseeland und vor allem die Musikindustrie mal wieder phänomenal blamiert haben. Und ich habe ja da schon öfters drüber berichtet. Und die Künstler waren da sowieso eher auf der Seite von Kim.com. Die haben nämlich sogar noch für Mega Upload ein Video gemacht. Viele bekannte Künstler, die sind für Kim.com aufgetreten, um eben Mega Upload zu zeigen, dass Mega Upload keineswegs hier nur illegal ist. Ja. Und dieser Vorwurf konnte ja bis heute noch gar nicht bewiesen werden. Und das wird auch wohl nicht bewiesen werden können, wenn ich hier diesen Verlauf da sehe. Also hier ist doch jeder Ansatz für ein vernünftiges Verfahren schon verfallen. Und also ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses Verfahren wird im Sande verlaufen, muss kann nur mit dem Freispruch von Kim.com enden. Die Xbox One, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo sich so viele Leute aufgeregt haben. Auch das hatte ich schon letztes Mal kurz angesprochen, ja. Deswegen möchte ich da nicht nochmal drüber herziehen und sagen, dass oder groß erklären, warum eine Kamera und ein Mikrofon an der Xbox One nicht schlimmer ist als eine Kamera und ein Mikrofon an einem Laptop, in jedem Laptop, den es bis jetzt denn heutzutage zu kaufen gibt. Ja. Und die Unterstellung, dass Microsoft hier die Wohnzimmer abhören, ich glaube, ich kann mir nichts Uninteressanteres vorstellen, als das Wohnzimmer abzuhören. Denn, naja, tut mir leid, Leute, niemand will sehen, wie ihr euch vor einem Spiel im Elfenwald von der Elfe einen runterholt. Sorry, das will niemand sehen. Und wie dem auch sei, die Panik war dann eben, dass die immer online ist, beziehungsweise dass die immer mithört im Raum, weil man die ja mit einem Satz anschalten kann. Ja, also kannst du sagen, Xbox One anschalten, ja, und dann geht es los. Da gibt es eben eine ganz einfache Möglichkeit. Ich hatte sogar in der letzten Sendung, muss ich gestehen, auch ich habe da jetzt nicht dran gedacht, wegen der ganzen Paranoia, die hier in der Presse rumgegeistert ist, schon unser allergrößter Datenschützer, ja, der Peter Schaar, ach wie süß, hat dann natürlich wieder gesagt, dass die Xbox One ja ein Spionagegerät ist und so, ja, toll. Und vor lauter Hype habe ich eben das gar nicht bedacht. Ich habe zum Beispiel gesagt, ja, und dann nimmt man eine Steckdosenleiste, ja, die kann man ausschalten, habe ich sowieso, um Strom zu sparen, also wenn die Geräte nicht an sind, dann schalte ich die aus über eine Steckdosenleiste und fertig, ja, hält auch das Netzteil länger, nur, das muss man ja gar nicht, so eine ganz kleine Kleinigkeit haben nämlich alle übersehen, oh, die Xbox One hat einen Hardware-Ausschalter, da macht man hinten klack, und schon ist alles abgeschaltet. Kein Standby mehr, kein Stromverbrauch mehr und keine Kamera und kein Mikrofon mehr. Tja, manchmal liegt die Lösung doch so nah. Was machen wir jetzt? Paranoia zurückschalten? Nee. Was habe ich schon in den ersten Kommentaren gelesen? Natürlich auf Heise, da geht's besonders rund. Ich lasse mich doch nicht beim Spielen ausspionieren. Gut. Sehr schön. Alles klar. The Internship, der Google-Film, sage ich immer gerade. Ja, da kann man schon einiges sehen, wenn man hier den verlinkten Trailer, den ich wieder im Text hier verlinkt habe, sich anschaut. Da wird wirklich klar, wohin das geht, wohin die Richtung geht da in diesem Film. Finde ich faszinierend. Die Idee ist auch faszinierend, ja. Aber eins muss man schon sagen, ich glaube, der Film, ja, The Internship, ist näher an der Wahrheit dran, ja, an der Google-Wahrheit dran, als man denkt. Google hat übrigens erlaubt, den Filmemachern erlaubt, im Google Campus zu drehen. Also diese Aufnahmen dort sind tatsächlich im Google Campus gedreht worden. Und Google hat auch tatsächlich den Film unterstützt. Ich weiß nicht, ob das positiv für Google ist, ja, ob das so positiv rüberkommt. Klar, ich meine, wir als Geeks und so weiter, wir finden das vielleicht ganz positiv, so wie das dargestellt ist, aber so in der normalen Bevölkerung, das ist eigentlich dann, für die normale Bevölkerung ist das eigentlich genau das, was sie immer schon befürchtet haben. Ja? Ein Haufen Geeks und Nerds, die total weltfremd sind, ja, aber das stimmt zwar nicht ganz so, aber insgesamt gesehen muss man schon sagen, dass eben dort ein Schlag Menschen arbeitet, die nicht mehr ganz auf diesem Planeten sind, weil sie einfach ideologisch, technologisch ideologisch und mit ihrer Intelligenz weit voraus sind. Bei Intelligenz kann man alles sagen. Sagen wir mal, mit ihrer technischen Intelligenz so weit voraus sind, ja, dass sie eigentlich die Produkte von übermorgen entwerfen. Ja, also das heißt, Produkte, die wir vielleicht in 20 Jahren oder so akzeptieren werden, ja, die sind teilweise schon in abgemilderter, in kleiner Form bei diesen Leuten, ja, wenn man so will, in Benutzung. Ja. Ein gutes Beispiel ist ja auch so, das selbstfahrende Auto, ja, bei denen vielen noch hier der das war das richtige Grauen im Nacken sitzt, ja, weil viele eben noch nicht bereit sind dafür, sich vorzustellen. Sie hocken sich in ein Auto, das wird computergesteuert und können sich nicht vorstellen, dass es viel sicherer ist, als wenn sie selbst fahren, weil dieses System schneller reagiert, mehr Faktoren berücksichtigt, und eben auch zum Beispiel defensiver fahren kann, als eben der normale Fahrer das ermöglicht mit dem Auto, ja. Deswegen hat man Angst. Oder auch, was auch immer gern zu hören ist, ja, ich müsste ja noch Spaß haben beim Autofahren. Ja, schön. Aber sehr viele kommen eben mit dem Auto von Punkt A nach Punkt B und würden sie lieben gerne noch ein bisschen Zeitung lesen nebenbei, ja. Oder vielleicht was anderes machen nebenbei, noch einen Film anschauen, ja, oder was ich, noch eine Runde schlafen. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber theoretisch könnte man es. Und das sind solche Geschichten, die funktionieren. In etlichen Bundesstaaten in den USA ist es erlaubt. Die Autos fahren dort herum, ja, frei, komplett. Übrigens ist auch für weiter in der Zukunft geplant, 20 Jahre oder vielleicht 10 Jahre, je nachdem, kommt darauf an, wie schnell das akzeptiert wird, tatsächlich diese computergesteuerten Autos auch tatsächlich ohne Fahrer fahren zu lassen, ja, um zum Beispiel solche Mietdienste anzubieten, ja. Man ist zum Beispiel in der Kneipe, hat was getrunken, ach Mist, ich hab jetzt keine Möglichkeit, hier heimzufahren. Heutzutage holt man sich ein Taxi, ja. Privatsphäre, okay, ist da natürlich eingeschränkt, ja. Hier könnte man sich dann zum Beispiel sein Auto, ja, oder sein Vertragsauto, ja, vielleicht ist es dann gar nicht mehr möglich, ein eigenes, nicht möglich, sondern vielleicht ist es gar nicht mehr notwendig, ein eigenes Auto zu haben, was wieder sehr ökologisch wäre. Aber nehmen wir mal an, das eigene Auto. Ja. Dann gibt man per App dann eben, okay, Auto, jetzt komm mal vorbeigefahren, ich bin jetzt am Club so und so, hol mich ab. Ja, zack. Das Auto fährt los, irgendwann ist dann am Club, dann Ziel eingeben nach Hause und wupp weg. Ja. Man muss selbst nicht mehr fahren. Und alles ist okay. Super. Oder Leute ohne Führerschein könnten sich vielleicht ein Auto holen. Wer weiß. Ja. Das wird alles noch so lange dauern. Es funktioniert aber. Es funktioniert und zwar perfekt. Ja. Ja gut, perfekt ist natürlich auch relativ, aber weniger Unfälle. Ja. Oder kein einziger Unfall. Sagen wir mal so. Kein einziger Unfall bisher von dem Auto, das nicht von anderen verschuldet wurde. Ja. Das heißt also, das Auto selbst hat so vielen Autos, wie da schon rumfahren, ja, und so vielen Kilometern, die gefahren wurden, das sind wirklich schon sehr viele, hat das Auto noch kein selbstverschuldeter, das System noch kein selbstverschuldeter Unfall gemacht. Und was will man da sagen? Ne? Super. Also, und das Ganze, was uns, also was nicht uns, mich nicht, ja, also ich hätte es jetzt schon gerne, aber alles, was die Gesellschaft eben jetzt noch ängstlich macht, ja, was jetzt noch nicht machbar ist, weil die Menschen noch nicht bereit sind dafür, das funktioniert, das geht, ja, und so mancher von den Leuten, die eben bei Google arbeiten, haben schon Sachen entwickelt, die funktionieren, aber die werden noch nicht eingeführt, weil es noch nicht, die Gesellschaft noch nicht bereit dazu ist. Ja? Muss man einfach nur ein bisschen warten. Manchmal macht Google Sachen, führt Sachen ein, ohne zu erkennen, dass die Gesellschaft nicht bereit ist. Google Glass wird auch so eine Sache sein. Ja? Ist die Gesellschaft bereit? Das ist nur noch die Frage, ist die Gesellschaft dafür bereit? Das Ding funktioniert super. Das Ding erleichtert vieles, was im alltäglichen Leben zu tun ist. Ja? Ganz neue Dimensionen von Hilfestellung durch elektronische Geräte sind möglich. Ja? Nur ist die Gesellschaft schon bereit dafür? Ich weiß es nicht. Ich hole mir jedenfalls so eine Brille. Ja? Aber die Frage ist eben genau wie mit dem Segway. Ist die Gesellschaft bereit für sowas? Ja? Ich weiß es nicht. Wird man sehen. Aber The Internship zeigt jedenfalls mal so ansatzweise, ja, wie die Unterschiede da sind. Das sind Welten, verschiedene Welten. Ja, und deswegen denke ich, dass der Film sehr interessant ist für alle Leute, entweder die an solchen Sachen interessiert sind, also an der einen Seite, ja, oder an der anderen Seite. Ja. Man kann, wie gesagt, den Film negativ sehen gegen Google oder auch positiv für Google. Ja. Google hat es jedenfalls unterstützt, ja, hat den Machern keine Steine in den Weg gelegt, ja. Und wie gesagt, es ist eher, also viele wundern sich, dass Google da nichts gegen den Film gemacht hat, wenn sie sich den angeguckt haben, weil eben für die normale Bevölkerung eher so ein Snob-Verhalten darüber kommt, ja. Die Leute haben ja was gegen Eliten, ja. Und deswegen vielleicht eher negativ für die normalen Leute, positiv für die Leute, die eben mit der Materie vertraut sind. Gut, das war's dann für diese Woche von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, auch wenn ich ziemlich ärgerliche Themen hatte diesmal. Und vielleicht könnt ihr das ja auch nachvollziehen und vielleicht spreche ich euch da auch mal aus der Seele, wenn ihr Technikfans seid. Ja. Und mir geht das wirklich mittlerweile auf den Senkel. Würd gerne Lösungen sehen in Zukunft, wie man das machen kann, dass eben die verschiedenen Gesellschaftsschichten vielleicht miteinander auskommen können. Denn ich will nicht auf die Technik verzichten wegen ein paar anderen, die das nicht wollen. Ja. Also ich sag zu den Techlamer, ja, die anderen sagen vielleicht, was weiß ich, zu mir, ja, keine Ahnung, ja, vielleicht Technikgläubiger oder sowas. Ja. Das ist keine Ahnung. Aber ich finde, da muss unbedingt was gemacht werden, damit die Leute, die eben neue Technologien wollen, die eben nicht auf die Vorteile verzichten wollen, dass die eben auch die Möglichkeit bekommen, das zu tun. Vielleicht sollte doch so solche Firmen wie Microsoft vielleicht eine Windows 8 Lamer Edition machen, eine Windows 8 Hightech Edition. Ja, und dann ist ja alles okay. Ne? Ja, jetzt reg ich mich wieder. Also. Jedenfalls, wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch mal Themenvorschläge habt, ja, dann schickt die doch auf Google Plus, Rios Wochensicht, da findet ihr die Seite, oder per E-Mail könnt ihr mir die schicken, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und alle Links und Informationen findet ihr auf der Seite wochensicht.thenetcast.com und da immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit Essen dran. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und heile die Ohren steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!